Lichter her! Die Lichter her! Das ist doch sonderbar. So oft einen diese Herren verlassen, so sieht man mit offenen Augen nichts mehr.